Juden die Pest an Bord. In den Kesseln erfaulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi, leb wohl, kleines Mädel, leb wohl, leb wohl. Ja, wenn das Schiff voll Klavier an Bord ertönt, ja, dann sind die Matrosen so still, weil ein jeder nach seiner Heimat sich sieht, die er gern einmal wiedersehen will. Wir lagen schon 14 Tage, kein Wind in die Segel und Kipp. Der Durst war die größte Plage, dann liefen wir alle auf ein Riff. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi, leb wohl, kleines Mädel, leb wohl, leb wohl. Ja, wenn das Schiff vor Klavier an Bord ertönt, ja, dann sind die Matrosen so still. Weil ein jeder nach seiner Heimat sich sieht, jeder kennt.